Der damalige Parteichef Jörg Meuthen schäumte. Er wollte Helfferich aus der Partei werfen. Ein Parteiausschlussverfahren scheiterte allerdings. Das Schiedsgericht konnte sich nur zu einer zeitweisen Ämtersperre durchringen. Helfferich verließ den AfD-Landesvorstand, behielt jedoch den Platz 7 als Kandidat für die Bundestagswahl und zog damit in den Bundestag ein. Jedoch hatten damals die Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel noch so viel Sinn für Abgrenzung, dass Helfferich nicht Teil der AfD-Bundestagsfraktion wurde. Er amtiert als parteiloser Abgeordneter. Gleichwohl ist der selbsternannte demokratische Freisler und das freundliche Gesicht des NS in der AfD kein Paria, sondern wurde zu einem wichtigen Strippenzieher auf den Parteitagen, die die endgültige Radikalisierung der AfD weitertrieben. Es heißt, dass bei den Parteitagen in Riesa 2022 und Magdeburg 2023, auf denen die Delegierten für die Entgrenzungen stimmten, Helfferich und die Junge Alternative besonders aktiv gewesen seien. Meuthen erklärte seinen Rücktritt als Parteisprecher und seinen Austritt aus der AfD im Januar 2022 unter anderem damit, dass er es nicht geschafft habe, Helfferich aus der Partei zu werfen. Teile der AfD stünden nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sagte Meuthen. Er sehe ganz klar totalitäre Anklänge. Große Teile der Partei und mit ihr etliche ihrer führenden Repräsentanten haben sich für einen immer radikaleren, nicht nur sprachlich enthemmten Kurs für politische Positionen und verbale Entgleisungen entschieden, sagte der ehemalige Vorsitzende der AfD bei seinem Austritt. Auch als fraktionsloser Abgeordneter hielt Helfferich unter Applaus von AfD-Abgeordneten völkische Reden. Am 7. September 2023 sprach er im Bundestag bei der Debatte über den Bundeshaushalt für 2024 über die Remigration. Diese Rede hielt er 3 Monate vor der Veranstaltung im Landhaus Adlon unweit von Potsdam. Helfferich im O-Ton? Sie, liebe CDU-CSU-Fraktion, hätten aufschreien sollen, und zwar nicht erst aufschreien, als es Ihren Beamten traf, sondern als der Verfassungsschutz begann, die patriotische, demokratische Opposition in diesem Land zu drangsalieren. Die Zielsetzung des Haushalts, Einzelplan 06, Innen und Heimat, soll ja dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen, und den lassen Sie das deutsche Volk etwas kosten. 120 Millionen Euro mehr für Integrations- und Sprachkurse, 60 Millionen Euro für Erstorientierungskurse für Asylforderer. Und wer dann die Bigamie afghanischer Zuwanderer kritisiert, findet sich in ihrer millionenschweren Rassismusstudie wieder. Nicht Millionen Euro werden diese Gesellschaft zusammenhalten, sondern nur Remigration, millionenfache Remigration.